Kapitel 1 Und es ward Licht, die Anfänge der Welt, wie wir sie kennen. Auf der ganzen Welt hassten Schülergruppen, die naturhistorische Museen besuchen, an den fossilen Überresten der ersten Pflanzen meist schnell vorüber. Ihr Ziel sind die rekonstruierten Dinosaurier-Skelette oder ausgestopfte Blauwale, die häufig als schwergewichtige Stars der Evolution den größten Applaus einheimsen. Romane und Filme wie Jurassic Park haben die Arbeit der Paläontologen, die an den Knochen längst ausgestorbener Tiere herumkratzen und etwas über die Evolution dieser faszinierenden Lebewesen erfahren wollen, ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Für diejenigen, die sich mit vorzeitlichen Pflanzen beschäftigen, sind vergleichbare Dramatisierungen bisher ausgeblieben. Das zeugt von einer allgemein verbreiteten Gleichgültigkeit. In unserem Alltagsleben verschwenden wir kaum einmal einen Gedanken auf die Moose, die auf unseren Bürgersteigen wachsen, auf die Gräser, die unsere Felder bedecken, auf die Blumen, die in unseren Gärten gedeihen und auf die Bäume, die, wenn wir Glück haben, unsere Straßen säumen. Oft nehmen wir es als selbstverständlich hin, dass Pflanzen immer auf unserem Planeten gewesen sind und wohl immer sein werden. Auch bekannte Dokumentarfilme beschäftigen sich nur selten mit der Entstehung der Evolution und dem Schutzstatus von Pflanzen. Pflanzen gelten im Vergleich zu anderen Lebensformen traditionell als weniger spannend. Sie erregen nicht so leicht Mitgefühl wie Tiere mit ihren seelenvollen Blicken und einem Aussehen, in dem wir eine gewisse Familienähnlichkeit erkennen können. Pflanzen machen auch keine Geräusche, die für das menschliche Ohr hörbar wären, abgesehen vielleicht von einem gelegentlichen Knarren im Wind. Deshalb werden sie wahrscheinlich auch nicht in einem beliebten YouTube-Video miteinander reden. Aber ohne Pflanzen würde die Welt, wie wir sie heute kennen, nicht existieren. Tatsächlich erwecken neueste Forschungsergebnisse den Eindruck, als seien wir vielleicht doch zu schnell bei der Hand gewesen, unsere Photosynthese treibenden Freunde abzuschieben. So wissen wir beispielsweise, dass Pflanzen tatsächlich einige Merkmale mit uns teilen, die uns in die Lage versetzen, Beziehungen zu anderen Tieren herzustellen. Zeitrafferaufnahmen zeigen, auf welch faszinierende und dynamische Weise Pflanzen ständig wachsen und sich in verschiedene Richtungen bewegen, um Zugang zum Licht zu finden. Sie fühlen zwar keine Schmerzen im traditionellen Sinn, aber wenn Pflanzen von Raupen gefressen werden, schütten sie Abwehrsubstanzen aus, durch die sie für den Angreifer weniger attraktiv werden. Ähnliches machen auch Bäume in Ostafrika, wenn Giraffen sie abweiden. Sie geben chemische Verbindungen in die Luft ab, die andere Bäume warnen, damit diese ihre eigenen Blätter schützen. Eine solche Kommunikation wurde auch in Wäldern nachgewiesen, in denen benachbarte Bäume versuchen, Nährstoffe an ihre geschädigten oder leidenden Gefährten weiterzuleiten. Dabei nutzen sie riesige Pilznetzwerke, die zu den größten Lebewesen der Welt gehören. Um möglichst stark wachsen zu können, betreiben Bäume in der winterlichen Umwelt gemäßigter Klimazonen manchmal auch eine Art Glücksspiel mit dem Abwerfen ihrer Blätter. Wagemutige Individuen riskieren den Tod durch Erfrieren, wenn sie ihre Blätter zu lange behalten. Was jedoch an diesen Lebewesen bei weitem am eindrucksvollsten ist, sie gestalten unsere Welt so um, dass sie für nahezu alle anderen Lebensformen bewohnbar wird. Das Ausmaß dieser Leistung zeigt sich eigentlich erst dann, wenn wir der Frage nachgehen, wie die Erde ohne Pflanzen aussah. Dank aktueller Fortschritte der Wissenschaft sind wir dazu heute in der Lage.